Kapitel 11 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röhl. Keuchend flog Herr Goljatkin hinter seinem sich schnell entfernenden Feinde her. Er fühlte in sich eine gewaltige Energie. Übrigens konnte Herr Goljatkin trotz des Vorhandenseins dieser gewaltigen Energie ganz sicher sein, dass in diesem Augenblicke sogar eine gewöhnliche Mücke, wenn eine solche in dieser Jahreszeit in Petersburg hätte leben können, durchaus imstande sein wird, ihn mit ihren Flügeln niederzuschlagen. Er fühlte, dass er ganz matt und kraftlos wurde, dass die Beine unter ihm einknickten und den Dienst versagten. Es kam ihm vor, als ob er überhaupt nicht selbst gehe, sondern von einer besonderen, fremden Kraft vorwärts getragen werde. Indessen konnte sich das alles noch gut gestalten. Ob es sich nun gut gestaltet oder nicht, dachte Herr Goljatkin atemlos von dem schnellen Laufen, daran, dass die Sache verloren ist, besteht jetzt auch nicht der leiseste Zweifel. Dass ich völlig verloren bin, das ist sicher. Bestimmt, unterschrieben und besiegelt. Aber trotzdem war unserem Helden zumute, wie wenn er von den Toten erstanden wäre oder eine Schlacht durchgekämpft und den Sieg errungen hätte. Als es ihm gelang, seinen Feind am Mantel festzuhalten, in dem Augenblicke, wo dieser schon den einen Fuß auf einen Droschke setzte, die er soeben genommen hatte. Mein Herr, rief er dem endlich eingeholten, unedlen Herrn Goljatkin, dem Jüngeren, zu. Mein Herr, ich hoffe, dass Sie... Nein, bitte hoffen Sie nichts, antwortete Herrn Goljatkins gefühlloser Feind ablehnend. Er stand mit dem einen Bein auf einer Trittstufe der Droschke und strebte aus Leibeskräften danach, mit dem anderen Bein auf die zweite Stufe zu gelangen, wobei er mit ihm vergeblich in der Luft herumarbeitete und sich aus aller Kraft bemühte, Herrn Goljatkin, dem Älteren, seinen Mantel aus den Händen zu reißen, den dieser seinerseits mit aller Kraft, die ihm die Natur verliehen hat, festhielt. »Jakow Petrowitsch, nur 10 Minuten!« »Verzeihen Sie, ich habe keine Zeit.« »Sie müssen selbst zugeben, Jakow Petrowitsch. Bitte, Jakow Petrowitsch, um Gottes Willen, Jakow Petrowitsch, ich muss mich notwendigerweise mit Ihnen aussprechen, offen und ehrlich. Nur eine Sekunde, Jakow Petrowitsch.« »Mein Täubchen, ich habe keine Zeit,« versetzte Herrn Goljatkins heuchlerischer Feind mit unhöflicher Vertraulichkeit, aber mit scheinbarer Gutherzigkeit. »Ein andermal will ich mich gern mit Ihnen aus tiefster Seele offen und ehrlich aussprechen, glauben Sie mir.« Aber jetzt ist es mir wirklich unmöglich. Du Schurke, dachte unser Held. Jakow Petrowitsch, rief er voll Kummer, ich bin nie Ihr Feind gewesen. Böse Menschen haben eine falsche Schilderung von mir gemacht. Meinerseits bin ich bereit. Jakow Petrowitsch, wenn es Ihnen gefällig ist, so könnten wir beide sogleich hier hineingehen. Und da könnten wir offen und ehrlich, wie Sie soeben so schön sagten, und in einfacher, edler Sprache, hier in dieses Kaffeehaus, dann wird sich alles von selbst aufklären. Sehen Sie wohl, Jakow Petrowitsch, dann wird sich unfehlbar alles von selbst aufklären. In das Kaffeehaus, nun schön, ich habe nichts dagegen, gehen wir in das Kaffeehaus, aber nur unter der Bedingung, mein Teuerster, unter der einzigen Bedingung, dass sich dort alles von selbst aufklärt. »Na ja, mein Herzchen«, sagte Herr Goljatkin der Jüngere, während er von der Droschke wieder herunterstieg und unserem Helden in unverschämter Manier auf die Schulter klopfte. »Sie sind mir ein so lieber Freund. Für Sie, Jakow Petrowitsch, bin ich bereit, auch in eine Seitengasse zu gehen, wie Sie einmal sehr richtig bemerkten, Jakow Petrowitsch. Sie sind doch wirklich ein schlauer Mensch. Was er will, dazu bringt er einen auch«, fuhr Herr Goljatkins lügnerischer Freund fort, indem er leise lächelnd sich um ihn herumdrehte und um ihn herum scharwenzelte. Das von den großen Straßen entfernt gelegene Kaffeehaus, in welches die beiden Herren Goljatkin eintraten, war in diesem Augenblicke ganz leer. Eine ziemlich dicke Deutsche erschien am Buffet, sobald der Ton der Türklingel sich vernehmen ließ. Herr Goljatkin und sein unwürdiger Feind gingen hindurch in ein zweites Zimmer, wo ein aufgedunsener, über den Kamm geschorener Junge sich am Ofen mit einem Bündel Späne abmühte, das ausgegangene Feuer wieder anzuzünden. Auf Herrn Goljatkins des jüngeren Verlangen wurde Schokolade gebracht. »Ein schön fleischiges Frauchen«, sagte Herr Goljatkin der Jüngere und blinzelte Herrn Goljatkin dem Älteren schlau zu. Unser Held errötete und schwieg. »Ach ja, ich hatte vergessen. Entschuldigen Sie, ich kenne ja Ihren Geschmack. Wir haben eine Vorliebe für schlanke deutsche Damen, mein Herr. Ja, ja, Sie redliche Seele, Jakob Petrowitsch, wir haben eine Vorliebe für schlanke deutsche Damen, wenn Sie nur sonst nicht der reizbar sind. Wir mieten uns bei Ihnen ein, verderben Ihre Moralität, weihen Ihnen zum Dank für Ihre Bier- und Milchsuppen unser Herz und geben Ihnen allerlei Unterschriften. So machen wir's. Sie Fobla, Sie Verräter!« Mit diesen Reden machte Herr Goljatkin, der Jüngere, eine ganz unnötige, aber boshaft schlaue Anspielung auf eine gewisse Person weiblichen Geschlechts. Dabei benahm er sich sehr betulich gegen Herrn Goljatkin, lächelte ihm mit anscheinender Liebenswürdigkeit zu und kehrte heuchlerisch eine schöne Treuherzigkeit und eine lebhafte Freude über das Zusammensein mit ihm heraus. Als er jedoch merkte, dass Herr Goljatkin der Ältere durchaus nicht so dumm und ungebildet und guter Manieren unkundig war, dass er ihm ohne weiteres getraut hätte, da beschloss der unedle Mensch, seine Taktik zu ändern und sich eines offenen Verfahrens zu bedienen. Sogleich, nachdem er jene abscheulichen Reden geführt hatte, schloss der falsche Herr Goljatkin damit, dass er mit empörender Schamlosigkeit und Familiarität dem gesetzten Herrn Goljatkin auf die Schulter klopfte und damit nicht zufrieden in einer Weise, die in guter Gesellschaft als ganz unanständig gilt, mit ihm sein Spiel zu treiben begann. Er beabsichtigte nämlich, seine frühere Ungezogenheit zu wiederholen, das heißt, er kniff trotz des Widerstandes und den leichten Aufschreiens des empörten älteren Herrn Goljatkin diesen in die Backe. Bei diesem abscheulichen Benehmen kochte unser Held innerlich. Aber er schwieg. Wenigstens zunächst. »So reden meine Feinde«, antwortete er endlich, sich verständigerweise beherrschend mit zitternder Stimme. Gleichzeitig sah sich unser Held unruhig nach der Tür um. Denn Herr Goljatkin der Jüngere war anscheinend vorzüglicher Laune und zu allerlei Späßchen aufgelegt, die an einem öffentlichen Ort unerlaubt und überhaupt nach den Gesetzen des Umgangs, namentlich in den Kreisen der besseren Gesellschaft, nicht gestattet sind. »Nun dann also, wie Sie wollen«, erwiderte Herr Goljatkin der Jüngere ernsthaft auf die Bemerkung des älteren Herrn Goljatkin und stellte seine geleerte Tasse, die er mit unanständiger Gier ausgetrunken hatte, auf den Tisch. »Nun, wir beide sind schon lange nicht mehr zusammen gewesen. Also, wie geht es Ihnen denn jetzt, Jakob Petrowitsch?« »Ich kann Ihnen nur eins sagen, Jakob Petrowitsch«, erwiderte unser Held kaltblütig und mit Würde, »ich bin niemals Ihr Feind gewesen.« »Hm, nun, und Petruschka, wie hieß er doch? Doch wohl Petruschka, ja, ja?« »Also, wie geht es ihm? Gut? Wie früher?« »Auch dem geht es wie früher, Jakob Petrowitsch«, antwortete Herr Goljatkin der Ältere etwas befremdet. »Ich weiß nicht, Jakob Petrowitsch, von meiner Seite. Ich als anständig denkender, aufrichtiger Mensch, Jakob Petrowitsch.« »Sie müssen selbst zugeben, Jakob Petrowitsch.« »Ja, aber Sie wissen selbst, Jakob Petrowitsch«, versetzte Herr Goljatkin der Jüngere leise und in wehmütigem Tone, indem er sich dadurch lügnerischerweise als einen betrübten, von Reue und Bedauern erfüllten, würdigen Menschen darstellte. »Sie wissen selbst, die Zeit, in der wir leben, ist eine schwere Zeit. Ich berufe mich auf Sie selbst, Jakob Petrowitsch. Sie sind ein verständiger Mensch und haben ein gerechtes Urteil«, schloss Herr Goljatkin der Jüngere mit einer gemeinen Schmeichelei gegen Herrn Goljatkin den Älteren. »Das Leben ist kein Spiel, das wissen Sie selbst, Jakob Petrowitsch«, fügte Herr Goljatkin der Jüngere noch vielsagend hinzu und stellte sich auf diese Weise als einen klugen, gebildeten Menschen hin, der über hohe Gegenstände philosophieren könne. Ich meinerseits, Jakow Petrowitsch, antwortete unser Held begeistert, ich meinerseits verachte Schleichwege und spreche kühn und offen. Ich bediene mich einer ungeschminkten, wohlanständigen Redeweise und nehme in jeder Sache einen hohen Standpunkt ein. Und ich sage Ihnen und kann es Ihnen offen und ehrlich versichern, Jakow Petrowitsch, dass mein Gewissen völlig rein ist und dass, wie Sie selbst wissen, Jakow Petrowitsch, nur eine beiderseitige Verirrung. Es ist ja alles möglich. Das Urteil der Welt, die Meinung der sklavischen Menge. Ich spreche offen, Jakow Petrowitsch, es ist ja alles möglich. Und ich möchte auch noch dies sagen, Jakow Petrowitsch, wenn man in dieser Weise urteilt, wenn man die Sache von einem edlen, hohen Gesichtspunkt aus betrachtet, dann sage ich kühn, ohne falsche Scham, sage ich es, Jakow Petrowitsch, es wird mir sogar angenehm sein zu bekennen, dass ich auf Irrwege geraten bin. Es wird mir sogar angenehm sein, dies einzugestehen. Sie werden das selbst wissen. Sie sind ein kluger und überdies ein edel denkender Mensch. Ohne Scham, ohne falsche Scham bin ich bereit, dies einzugestehen. In würdiger, edler Gesinnung, schloss unser Held. Das ist nun einmal so Schicksal, Verhängnis, Jakow Petrowitsch. Aber lassen wir das alles beiseite, versetzte Herr Goljatkin der Jüngere mit einem Seufzer. Lassen Sie uns die wenigen Minuten unseres Zusammenseins lieber zu einem nützlicheren und angenehmeren Gespräch gebrauchen, wie sich das unter zwei Kollegen schickt. Es ist mir sonderbarerweise diese ganze Zeit über nicht gelungen, ein paar Worte mit Ihnen zu reden. Ich bin daran nicht schuld, Jakow Petrowitsch. Ich auch nicht, unterbrach ihn unser Held mit Wärme. Ich auch nicht. Mein Herz sagt mir, Jakow Petrowitsch, dass ich an alledem nicht schuld bin. Lassen Sie uns die ganze Schuld daran dem Schicksal beimessen, Jakow Petrowitsch, fügte Herr Goljatkin der Ältere in ganz versöhnlichem Tone hinzu. Seine Stimme begann allmählich matt zu werden und zu zittern. »Nun also, wie steht es denn überhaupt mit Ihrer Gesundheit?« fragte der auf Irrwegen befindlich Gewesene in freundlichem Tone. »Ich huste ein wenig«, antwortete unser Held noch freundlicher. »Nehmen Sie sich in Acht, es ist jetzt immer eine solche Witterung, dass man sich nicht wundern kann, wenn man sich eine Halsentzündung holt. Ich muss Ihnen bekennen, dass auch ich schon angefangen habe, flanellene Unterkleidung zu tragen. In der Tat, Jakow Petrowitsch, man kann sich nicht wundern, wenn man sich eine Halsentzündung holt, Jakow Petrowitsch, sagte unser Held nach einem kurzen Stillschweigen. Ich sehe, Jakow Petrowitsch, dass ich mich geirrt habe. Ich gedenke mit Vergnügen jener glücklichen Stunden, die wir unter meinem armen, aber, wie ich zu sagen wage, gastfreundlichen Dache zusammen verleben durften. »In Ihrem Briefe haben Sie übrigens etwas anderes geschrieben«, bemerkte einigermaßen vorwurfsvoll der völlig Wahrheitsliebende. Allerdings nur in diesem einen Punkte völlig Wahrheitsliebende, Herr Goljatkin der Jüngere. »Jakow Petrowitsch, ich habe mich geirrt. Ich erkenne jetzt klar, dass ich mich auch in diesem meinem unglücklichen Briefe geirrt habe. Jakow Petrowitsch, ich schäme mich, Sie anzusehen. Jakow Petrowitsch, Sie glauben es gar nicht. Geben Sie mir diesen Brief zurück, damit ich ihn vor Ihren Augen zerreiße, Jakow Petrowitsch. Oder wenn das nicht mehr möglich ist, bitte ich Sie inständigst, ihn umgekehrt anzufassen, ganz umgekehrt. Das heißt absichtlich, in freundschaftlicher Weise, indem Sie allen Worten meines Briefes den entgegengesetzten Sinn beilegen. Ich habe mich geirrt, verzeihen Sie mir, Jakow Petrowitsch. Ich habe mich traurig geirrt, Jakow Petrowitsch. »Was sagten Sie?« fragte ziemlich zerstreut und gleichgültig Herrn Goljatkins des älteren, treuloser Freund. »Ich sagte, dass ich mich völlig geirrt habe, Jakow Petrowitsch, und dass ich meinerseits ganz ohne falsche Scham...« »Ach nun schön, das ist ja sehr schön, dass Sie sich geirrt haben«, antwortete Herr Goljatkin der Jüngere in grobem Tone. »Ich habe sogar schon gedacht, Jakow Petrowitsch«, fügte edelmütig unser offenherziger Held hinzu, der die schreckliche Treulosigkeit seines falschen Freundes gar nicht bemerkte. »Ich habe schon gedacht, dass zwei ganz ähnliche Wesen erschaffen worden sind.« »Ah, das haben Sie gedacht.« Hier stand der durch seine Nichtswürdigkeit bekannte Herr Goljatkin der Jüngere auf und griff nach seinem Hute. Auch Herr Goljatkin der Ältere, der die Tücke immer noch nicht merkte, erhob sich. lächelte seinem falschen Freunde gutherzig und edelmütig zu und bemühte sich in seiner Unschuld, freundlich gegen ihn zu sein, ihn zu ermutigen und auf diese Weise von Neuem mit ihm Freundschaft zu schließen. »Leben Sie wohl, Exzellenz«, rief auf einmal Herr Goljatkin, der Jüngere. Unser Held fuhr zusammen, bemerkte in dem Gesicht seines Feindes den spöttischen Zug und schob, lediglich um von ihm loszukommen, in die ihm hingestreckte Hand des verworfenen zwei Finger der seinigen hinein. Aber nun überstieg die Unverschämtheit Herrn Goljatkins des Jüngeren alles Maß. Nachdem er die beiden Finger des älteren Herrn Goljatkin ergriffen und zunächst gedrückt hatte, erlaubte sich der Unwürdige, unmittelbar vor den Augen des älteren Herrn Goljatkin seinen schamlosen Scherz vom Vormittag zu wiederholen. Das Maß der menschlichen Geduld war erschöpft. Er hatte das Taschentuch, mit dem er sich die Finger abgewischt hatte, bereits wieder in die Tasche gesteckt, als Herr Goljatkin, der Ältere, endlich zur Besinnung kam und ihm in das anstoßende Zimmer nachstürzte, wohin sein unversöhnlicher Feind nach seiner hässlichen Gewohnheit schleunigst geflüchtet war. Als ob nicht das Geringste geschehen wäre, stand er am Buffett, aß Pastetchen und sagte, wie der tugendhafteste Mensch der deutschen Konditorfrau Liebenswürdigkeiten. In Gegenwart von Damen geht es nicht, dachte unser Held und trat außer sich vor Erregung ebenfalls an das Buffett heran. Aber wirklich, das Frauchen ist nicht übel. Wie denken Sie darüber? Begann Herr Goljatkin, der Jüngere, von Neuem seine unpassenden Späße. Er rechnete wahrscheinlich auf Herrn Goljatkins unendliche Geduld. Die dicke Deutsche ihrerseits blickte ihre beiden Kunden mit ihren zinnernen, geistlosen Augen an. Sie verstand offenbar kein Russisch und lächelte höflich. Bei den Worten des schamlosen jüngeren Herrn Goljatkin flammte unser Held auf wie Feuer und außerstande, sich länger zu beherrschen, stürzte er endlich auf ihn los, in der offensichtlichen Absicht, ihn zu zerreißen und auf diese Art ein für allemal mit ihm fertig zu werden. Aber Herr Goljatkin, der Jüngere, war nach seiner unwürdigen Gewohnheit schon weit weg. Er hatte Reis ausgenommen und befand sich schon vor der Haustür. Als Herr Goljatkin, der Ältere, nach der ersten momentanen Erstarrung, die ihn natürlicherweise überkommen hatte, wieder zur Besinnung kam, lief er selbstverständlich spornstreichs hinter seinem Beleidiger her, der bereits in die Droschke gestiegen war, die auf ihn gewartet hatte, und deren Kutscher augenscheinlich mit ihm unter einer Decke steckte. Aber in diesem selben Augenblicke kreischte die dicke Deutsche, die ihre beiden Kunden davonrennen sah, laut auf und klingelte aus Leibeskräften mit ihrer Glocke. Fast im schärfsten Laufe wandte sich unser Held um, warf ihr das Geld für sich und für den schamlosen Menschen, der nicht bezahlt hatte, hin, ohne etwas herauszuverlangen, und ermöglichte es trotz dieses Aufenthaltes doch, obgleich wieder nur mit größter Eile, seinen Feind zu erreichen. Indem er sich mit aller Kraft, die ihm die Natur gegeben hatte, an den Schmutzflügel der Droschke anklammerte, lief unser Held eine Weile auf der Straße mit und suchte dabei, auf den Wagen heraufzuklettern, den der jüngere Herr Goljatkin aus aller Kraft wie eine Festung verteidigte. Unterdessen trieb der Kutscher mit der Peitsche, den Zügeln, dem Fuße und mit Zurufen seinen steifbeinigen Klapper an, der ganz unerwartet in Galopp fiel, wobei er auf das Mundstück biss und nach seiner schlechten Gewohnheit bei jedem dritten Schritte mit den Hinterbeinen ausschlug. Endlich gelang es unseren Helden, sich auf die Droschke hinaufzuschwingen. Das Gesicht seinem Feinde zugewandt, mit dem Rücken gegen den Kutscher gestemmt, Knie an Knie mit dem Schamlosen, mit der rechten Hand hielt er den schäbigen Pelzkragen an dem Mantel seines verworfenen, erbitterten Feindes festgepackt. So fuhren die beiden Feinde eine Weile schweigend dahin. Unser Held konnte kaum Luft bekommen. Der Weg war sehr schlecht und er hüpfte bei jedem Schritte in die Höhe, in Gefahr, den Hals zu brechen. Überdies wollte sein erbitterter Feind sich immer noch nicht überwunden geben, sondern bemühte sich, seinen Gegner in den Schmutz hinunterzustoßen. Um das Maß der Unannehmlichkeiten vollzumachen, war ein gräuliches Wetter. Der Schnee fiel in dichten Flocken und versuchte auf jede Weise unter den offenstehenden Mantel des wirklichen Herrn Goljatkin zu dringen. Ringsherum war es so dunkel, dass man nicht die Hand vor den Augen sehen konnte. Es war schwer zu erkennen, wohin und durch welche Straßen sie fuhren. Herr Goljatkin hatte dabei die Empfindung, als widerfahre ihm etwas, was ihm schon bekannt sei. Einen Augenblick lang versuchte er sich zu erinnern, ob er nicht schon gestern so etwas geahnt habe, zum Beispiel im Traume. Endlich war sein peinliches Gefühl bis auf den höchsten Grad der Agonie gestiegen. Sich an seinen erbarmungslosen Gegner drückend, wollte er aufschreien. Aber der Schrei erstarb ihm auf den Lippen. Es war ein Augenblick, in welchem Herr Goljatkin alles vergaß und sich sagte, all dies mache gar nichts. Es vollziehe sich auf irgendwelche unerklärliche Weise und sich dagegen zu sträuben, sei unter solchen Umständen unnütz und ganz verlorene Mühe. Aber plötzlich und beinahe in demselben Augenblick, als unser Held zu diesem Resultate gelangt war, änderte ein unvorhergesehener Stoß die ganze Lage der Dinge. Herr Goljatkin fiel wie ein Mehlsack aus der Droschke und rollte ein Stückchen davon, wobei er sich im Augenblick des Falles ganz mit Recht bewusst war, dass er wirklich sehr zur Unzeit hitzig geworden sei. Nachdem er endlich aufgesprungen war, sah er, dass sie irgendwo angelangt waren. Die Droschke stand mitten auf einem Hofe und unser Held erkannte auf den ersten Blick, dass sie sich bei der Tür eben des Hauses befanden, in welchem Osufi Iwanowitsch wohnte. Gleichzeitig bemerkte er, dass sein Feind schon die Stufen zur Haustür hinanstieg und wahrscheinlich zu Osufi Iwanowitsch wollte. In seinem unbeschreiblichen Seelenschmerz wollte er schon hineilen, um seinen Feind einzuholen, besann sich aber zu seinem Glücke verständigerweise noch rechtzeitig eines anderen. Ohne dass er vergessen hätte, den Kutscher zu bezahlen, rannte Herr Goljatkin auf die Straße und lief so schnell er konnte blindlings davon. Der Schnee fiel wie vorher in dichten Flocken, wie vorher war es feucht und dunkel. Unser Held ging nicht, sondern stürmte dahin, stieß dabei alle Leute auf dem Wege um, Männer, Frauen und Kinder, und prallte seinerseits selbst von Frauen, Männern und Kindern zurück. Um ihn herum und hinter ihm erschollen erschrockene Worte, Kreischen und Schreien. Aber Herr Goljatkin war, wie es schien, ohne Besinnung und mochte auf nichts achten. Er kam erst wieder zu sich, als er sich schon bei der Semjonowski-Brücke befand, und zwar nur deshalb, weil er ungeschickterweise zwei alte Hökerfrauen mit ihren landläufigen Waren angestoßen und umgeworfen hatte und mit ihnen zusammen zu Fall gekommen war. »Das hat nichts zu sagen«, dachte Herr Goljatkin, »das kann sich alles noch ganz gut gestalten«, und griff sogleich in die Tasche, um sich wegen der umhergestreuten Pfefferkuchen, Äpfel, Erbsen und mannigfachen anderen Dinge mit einem Rubel loszukaufen. Plötzlich ging Herrn Goljatkin ein neues Licht auf. Er fühlte in der Tasche den Brief, den ihm am Vormittag der Schreiber eingehändigt hatte. Da ihm unter anderem einfiel, dass sich in der Nähe ein ihm bekanntes Restaurant befinde, so lief er ohne einen Augenblick zu zaudern dorthin und nahm an einem Tischchen Platz, auf dem zur Beleuchtung ein Talglicht brannte. Ohne sich dann um irgendetwas zu kümmern und ohne auf den Kellner zu hören, der herantrat, um seine Bestellung entgegenzunehmen, er brach er das Siegel und begann, den unten stehenden Brief zu lesen, der ihn in das allerhöchste Erstaunen versetzte. »Edler, für mich leidender, meinem Herzen lebenslänglich teurer Mann, ich leide, ich gehe zugrunde, rette mich!« Jener verleumderische, intrigante und durch seine nichtswürdige Denkweise bekannte Mensch hat mich mit seinen Netzen umstrickt und zugrunde gerichtet. Ich bin gefallen, aber er ist mir zuwider, während du... Man hat uns getrennt, meine Briefe an dich abgefangen. Und all das hat der sittenlose Mensch getan, indem er seine einzige gute Eigenschaft ausnutzte, die Ähnlichkeit mit dir. Jedenfalls kann man ein hässliches Äußeres besitzen und doch durch Geist, starke Empfindung und angenehme Manieren fesseln. Ich gehe zugrunde. Man wird mich gewaltsam verheiraten. Und am allermeisten intrigiert hier mein Vater und Wohltäter, der Staatsrat Osufi Iwanowitsch, wahrscheinlich in der Absicht, meinen Platz in der vornehmen Gesellschaft einzunehmen und sich meiner Konnexionen zu bedienen. Aber ich habe meinen Entschluss gefasst und sträube mich mit allen Mitteln, die mir die Natur verliehen hat. Erwarte mich mit deinem Wagen heute Punkt 9 Uhr vor den Fenstern von Ulzufi Iwanowitschs Wohnung. Bei uns ist heute Ball und der schöne Leutnant wird da sein. Ich werde herauskommen und wir werden fliehen. Es gibt ja auch noch andere Stellen im Staatsdienst, wo man dem Vaterlande Nutzen bringen kann. In jedem Falle denke daran, mein Freund, dass die Unschuld schon durch ihre Unschuld stark ist. Lebe wohl, erwarte mich mit dem Wagen vor der Haustür. Pünktlich um 2 Uhr nachts werde ich mich in den Schutz deiner Umarmung flüchten. Dein bis zum Grabe. Klara Osifjewna. Nachdem unser Held den Brief gelesen hat, war er einige Minuten lang wie betäubt. In furchtbarer Pein, in schrecklicher Aufregung, bleich wie Leinewand, ging er mit dem Briefe in der Hand mehrmals im Zimmer auf und ab. Um die Misslichkeit seiner Lage vollzumachen, bemerkte unser Held nicht, dass er an diesem Augenblicke der Gegenstand ausschließlicher Aufmerksamkeit aller im Zimmer Anwesenden war. Seine unordentliche Kleidung, die Aufregung, die er nicht zu unterdrücken vermochte, die Art, wie er im Zimmer hin und her ging oder, richtiger gesagt, lief, die Gestikulationen, die er mit beiden Händen ausführte, vielleicht auch einige rätselhafte Worte, die er selbst vergessen vor sich hinsprach, alles diente wahrscheinlich sehr wenig zu Herrn Goljatkins Empfehlung bei den Besuchern des Lokals und sogar der Kellner begann ihn misstrauisch zu betrachten. Als unser Held wieder zur Besinnung gekommen war, bemerkte er, dass er mitten im Zimmer stand und in beinahe unanständiger, unhöflicher Art einen ältlichen Herrn von sehr achtbarem Äußeren anstarrte, der sein Mittagessen verzehrt, sein Gebet vor dem heiligen Bilde verrichtet, sich dann wieder hingesetzt hatte und seinerseits ebenfalls seine Blicke nicht von Herrn Goljatkin abwandte. Verwirrt sah unser Held um sich und bemerkte, dass alle, geradezu alle, ihn mit misstrauischer Miene, die nichts Gutes erwarten ließ, anblickten. Auf einmal verlangte ein pensionierter Militär die Polizeinachrichten. Herr Goljatkin zuckte zusammen und errötete. Unwillkürlich schlug er dabei die Augen zu Boden und sah dabei, dass sein Kostüm sich in einem unanständigen Zustande befand, der nicht einmal innerhalb seiner 4 Wände erträglich gewesen wäre, geschweige denn an einem öffentlichen Orte. Seine Stiefel, seine Beinkleider und die ganze linke Seite waren über und über voll Schmutz. Der Steg am rechten Bein war abgerissen und der Frack wies sogar an vielen Stellen Löcher auf. In tiefstem Seelenschmerze trat unser Held an den Tisch heran, an dem er den Brief gelesen hatte, und sah, dass der Kellner sich ihm näherte und ihn mit einem sonderbaren, dreisten Gesichtsausdruck beharrlich anblickte. Fassungslos und ganz niedergeschlagen begann unser Held, den Tisch zu mustern, neben dem er jetzt stand. Auf dem Tische standen die noch nicht weggeräumten Teller von dem Mittagessen, das jemand dort eingenommen hatte. Eben dort lag eine beschmutzte Serviette sowie ein Messer, eine Gabel und ein Löffel, die soeben benutzt worden waren. »Wer mag hier zu Mittag gegessen haben?« dachte unser Held. »Bin ich es wirklich selbst gewesen?« »Sehr wohl möglich. Ich habe zu Mittag gegessen und selbst nichts davon gemerkt.« »Was soll ich nur anfangen?« Aufblickend gewahrte er neben sich den Kellner, der ihm etwas sagen wollte. »Wie viel bin ich schuldig, lieber Freund?« fragte unser Held mit zitternder Stimme. Ein lautes Gelächter erscholl rings um Herrn Goljatkin. Sogar der Kellner lächelte. Herr Goljatkin merkte, dass er sich auch hiermit blamiert und eine furchtbare Dummheit gemacht hatte. Infolge dieser Erkenntnis wurde er so verlegen, dass er genötigt war, nach seinem Taschentuch in die Tasche zu greifen. Wahrscheinlich, um nur irgendetwas zu tun und nicht so zwecklos dazustehen. Aber zu seinem und aller Anwesenden Erstaunen zog er statt des Taschentuches ein Fläschchen mit der Arznei heraus, die ihm Christian Iwanowitsch vor 4 Tagen verschrieben hatte. Medizin aus derselben Apotheke, ging es Herrn Goljatkin durch den Kopf. Plötzlich fuhr er zusammen und schrie beinahe auf vor Schreck. Ein neues Licht ergoss sich vor seinem geistigen Blicke. Die dunkelrote, widerliche Flüssigkeit schimmerte in unheilverkündendem Glanze vor Herrn Goljatkins Augen. Das Fläschchen fiel ihm aus den Händen und zerbrach. Unser Held schrie auf und sprang vor der herumspritzenden Flüssigkeit ein paar Schritte zurück. Er zitterte an allen Gliedern und der Schweiß brach ihm an den Schläfen und auf der Stirn aus. »Also ist mein Leben in Gefahr!« Unterdessen war im Zimmer eine Bewegung und Verwirrung entstanden. Alle umringten Herrn Goljatkin, alle redeten zu ihm, einige fassten ihn sogar an. Aber unser Held stand stumm und regungslos. Er sah nichts, hörte nichts, fühlte nichts. Endlich riss er sich von dem Fleck, wo er stand, los, stürzte aus dem Restaurant hinaus, stieß alle, die sich bemühten, ihn festzuhalten, zurück, warf sich beinahe besinnungslos in die erste beste Droschke und fuhr eilig nach Hause. Im Flur seiner Wohnung traf er den Kanzleidiener Michejew mit einem amtlichen Schreiben in der Hand. »Ich weiß, mein Freund, ich weiß alles«, antwortete unser Held, der völlig erschöpft war, mit matter, trauriger Stimme. »Das ist etwas Amtliches.« Das Schreiben enthielt in der Tat die von Andrej Filipowitsch unterzeichnete Anweisung für Herrn Goljatkin, die in seinen Händen befindlichen Akten an Iwan Semjonowitsch abzuliefern. Nachdem er den Brief in Empfang genommen und dem Kanzleidiener ein 10-Kopeken-Stück gegeben hatte, ging Herr Goljatkin in seine Wohnung hinein und sah, dass Petruschka in seinem Verschlage dabei war, all seine Sachen auf einen Haufen zusammenzulegen. Offenbar in der Absicht, Herrn Goljatkin zu verlassen und als Jestafis Nachfolger in Karolina Iwanownas Dienst zu treten, die ihn seinem Herrn abwendig gemacht hatte. Ende von Kapitel 11.